Zurzeit meinen einige Amerikaner, dass man auf der koreanischen Halbinsel die dritte Ausgleichsstrategie anwenden soll. In Zusammenhang damit beantwortete der Sprecher der USA-Instituts beim DVJK-Außenministerium am 6. Juli die Fragen eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt. Laut Meldungen behaupteten jüngst die ehemaligen Beamten und die Ostasien-Experten der USA auf einem Seminar in der amerikanischen Universität Georgetown, dass man gegen Nordkorea die dritte Ausgleichsstrategie anwenden solle, weil man durch die Marktdemonstration wie gemeinsame Militärübung und Einsatz vom strategischen Bomber seine Drohung mit Atomwaffen und Raketen nicht verhindern könne. Bei der dritten Ausgleichsstrategie, die die US-Militärs im Jahr 2014 ausgearbeitet haben, geht es darum, im Einklang mit der Forcierung der Hightech-Waffenentwicklung durch andere Großmächte die Spitzentechnologie im Militärwesen einzuführen, somit die Kriegsrüstungen maximal zu modernisieren, die Fähigkeit zum Cyber- und Elektronenkrieg zu verbessern und dementsprechendes komplexes Operationsleitungssystem zu vervollständigen. Die Behauptung der Amerikaner ist ein Ausdruck der extremen feindseligen Umtriebe dazu, durch die Generalmobilmachung der konventionellen und der Atomstreitkräfte und der Hightech-Waffen die DVJK zu erdrosseln und einer dunklen Absicht dazu, unter Berufung auf die Republik die Machenschaften zur Aufrechterhaltung ihrer militärischen Vorherrschaft in Nordostasien ganz offen zu verüben. Wenn die USA in der totalen Konfrontation mit der DVJK keinen elenden Untergang erleben wollen, sollen sie die strategische Stellung der DVJK und den Wandel der Zeit richtig einsehen und eine richtige Wahl treffen. Die USA, die unter Einsatz von ihren nuklearen strategischen Vermögen die Lage der koreanischen Halbinsel extrem verschärfen, bemühen sich darum, mit Hilfe der Hightech-Waffen ihre Überlegenheit zu behaupten. Angesichts dessen wird die DVJK ihre militärischen Abschreckungsmittel, die alle Kriegsrüstungen der USA nutzlos machen würden, allseitig verstärken.